Ja, hallo, ich bin's wieder, euer Hirse, der Hirsenmann, hier mit einer neuen Ausgabe auf dem Wrestling Takeover Podcast und in particular gesagt mit einer neuen Flashback-Ausgabe, schon der 34. Flashback-Ausgabe, diesmal zur Raw Super Show vom 9.7.2012 und aus dem Pepsi Center in Denver, Colorado. Dort hat er, wie eben in der Newest News-Ausgabe angesprochen, der gute Bobby Lashley getwittert, er sei in Denver, Colorado. Also er hat sich Backstage befunden bei dieser Raw-Ausgabe. Und um hier nochmal ein paar Plugs rauszubekommen, im Live-Chat sowie im Livestream hören und schreiben gerade mit der gute Jan, der alte Jan sozusagen, der ja eigentlich schon bei fast immer jeder Ausgabe dabei war. Und der gute Kleisi, den kennt ihr natürlich von Wrestling Replay. Der war auch schon bei uns im Podcast schon mal öfters dabei. Und ja, die beiden sind heute sozusagen die tatkräftige Unterstützung im Podcast. Und ja, Jan, ich sagte schon mal, dass du alt bist. Es soll nicht als Beleidigung gedacht sein, sondern mehr als ansehnlicher Adelstitel, wenn man das so nennen kann. Und dann starten wir mal einfach mal in die Raw-Ausgabe hinein. Denn die Show startete mit einem Rückblick auf die Storyline zwischen Punk, Brian und wie heißt sie, AJ. AJ steigt dann in den Ring und erinnert, dass sie am Sonntag Special Guest Referee im WWE Championship Match sei. Als nächstes möchte sie sich mit CM Punk unterhalten. Der kommt dann etwas später auch nach Verzögerung heraus. Und AJ meint, dass Punk ihr bei SmackDown seine wahren Gefühle offenbarte. Doch sie benötigt keine professionelle Hilfe, da sie sich stets unter fester Kontrolle habe. Allerdings habe sich nie jemand so viel Sorgen um sie gemacht wie CM Punk, und nach dem Kuss war es ihr klar. AJ weiß, was zu tun ist. Sie geht auf die Knie und fragt: CM Punk, möchtest du mich heiraten? No! No! No! No! No! Mit diesen Worten stürmt der gute Daniel Bryan zum Ring und erklärt AJ, dass sie einen großen Fehler macht, wenn sie einen großen Fehler macht. Schließlich meint es Punk nicht ernst. Und weil sie als Referee agieren wird. Deshalb ist er nur deshalb hat er nur diese Gefühle gegenüber ihr. Aber Daniel Bryan, er hingegen hat immer noch Gefühle für AJ. So geht Daniel Bryan auf die Knie und bittet AJ, ihn zu heiraten. CM Punk empfand die ganze Situation als großen Mist. Oh, what a lot of crap! Als die Diskussion dann fortgesetzt werden sollte, werden beide Superstars von einem bekannten Geräusch unterbrochen. Can I have your attention, please? Sagte Michael Cole, und der anonyme Raw Channel Manager ist wieder zurück und setzt für heute ein Match zwischen dem großartigen Pärchen AJ und Punk auf der einen Seite gegen Eve und Daniel Bryan auf der anderen Seite an. AJ meint, etwas Zeit zum Nachdenken zu benötigen. Nachher wird sie dann die Halle verlassen mit ihrem künftigen Ehemann. Später in der Show, Chris Jericho und Big Show, ehemals Jerry Show, gegen John Cena und Kane in dieser erbitterten Fehde vor WrestleMania. Und dieses Tag Team Match werden wir dann noch sehen. Das erste Match, Non-Title Match, Sheamus besiegte Jack Swagger via Bro Kick nach 50 Sekunden. Puh, ich sag meine Meinung einfach am Ende der Show. Nach dem Match ist Alberto Del Rio auf dem großen Screen zu sehen. Del Rio verspricht Sheamus, bei Money in the Bank den World Heavyweight Champion Titel zu gewinnen. Sheamus ist verärgert und verpasst Swagger noch einen weiteren Brokick. Backstage haben wir Zack Ryder und einen verkleideten Santino Sherlock Holmes Marella. Marella meint, er möchte den anonymen Raw Channel Manager finden. The Rock bestätigt via Twitter seine Teilnahme an der 1000. Raw-Episode. Zweites Match, Tag Team Match, Dolph Ziggler und Tensai mit Sakamoto besiegen Tyson Kidd und Christian via Splash von Tensai gegen Christian. Während des Matches lenkte Sakamoto den Referee ab, endlich hat er seinen Job mal gut gemacht. Nach dem Match muss jedoch Tyson Kidd noch eine Powerbomb von Lord Tensai einstecken. Powerbomb, hier wurde Powerbomb geschrieben, ich sage, das war eine Seated Senten, ein Senten Splash. Am Ring verspricht sich Michael Cole für den dauerhaften Einsatz des Raw Anonymen. Er spricht sich Raw für den Raw. Am Ring spricht sich Cole für den dauerhaften Einsatz des anonymen Raw Channel Managers ein. Jedoch sieht Lola das anders und sie geraten in eine Streiterei, in der Michael Cole wohl, ja, es sah aus wie ein Unfall, sein Getränk über Jerry Lawler geschüttet hat. Dann kam ihm das wohlbekannte Piepsen und das Blinken der Lichter und Michael Cole wollte es nicht vorlesen, das hat Jerry Lawler übernommen und die Fans dürfen laut dem anonymen Channel Manager bestimmen, ob es heute das Match Jerry Lawler gegen Michael Cole geben wird. Drittes Match, The Funkasaurus Brothers Clay mit Cameron und Naomi besiegte Drew McIntyre nach dem Big Splash. Nach dem Match gibt es ihm wieder den Tanz mit den Kindern von Brothers Clay. Backstage möchte sich Santino Marella weiter auf die Suche nach dem anonymen GM von Raw machen, jedoch sieht er dort einen verdächtig aussehenden Chris Jericho. Doch dieser kontert, schließlich könnte Marella auch der anonyme Channel Manager sein. Marella geht nicht davon aus, und als Big Show ins Bild kommt, will eben Chris Jericho nochmal mit Big Show seine Zusammenarbeit aufleben lassen und meint, sie sei ein großartiges Tag Team gewesen. Dies sieht Big Show anders und er meint, Jericho sollte Big Show fernbleiben, sonst würde er ihn ausnocken. Raw Video Flashback. Stephanie McMahon, die nach wie vor immer noch gut aussieht, äußerte sich zum damaligen Ereignis mit Triple H, der erneuten Hochzeit im Jahr 2012, und Vince McMahon. John Cena steigt in den Ring und spricht über das Money in the Bank Match. Bislang konnten alle Sieger dieser Matchart den Koffer erfolgreich einlösen, um anschließend Champion zu werden. John Cena ist absolut überzeugt von sich und sagt lautstark, ich, John Cena, werde Money in the Bank gewinnen. Kanes Musik ertönt darauf. John Cena und Kane gegen Chris Jericho und Big Show endet im No-Contest, nachdem Big Show unberechtigterweise in das Match eingriff und Cena beim Cover aus dem Ring zog. Zuvor bekam Chris Jericho ein Attitude Adjustment von John Cena verpasst. Ja, dann frage ich jetzt gleich mal den Live-Chat. Kann man denn wegen sowas, weil er seinen Gegner aus dem Ring gezogen hat, kann man deswegen das Match einfach so beenden? Bis jetzt noch keine Rückmeldung vom Chat zu finden unter wrestling-takeover.de.hl/livestream-.htm. Jan betitelt diese Aktion, die dort getroffen wurde, dieses Match zu beenden, als Schwachsinn. Kleisi meint, nein, das war früher immer bei Tag Team Matches und zwar ohne Disqualification. Nicht mal Disqualification war es, das Match wurde nur angehalten. Könnte man doch auch mit Disqualification enden lassen. Wem hilft dir ein Sieg mehr? Das ist die Frage, ich glaube keinem. Nach dem Match, Big Show befördert John Cena gegen die Ringabsperrung und streckt Kane via Clothesline zu Boden. Dann holt Big Show ein paar Leitern aus dem Ring. Eine Leiter setzt Joe gegen Jericho ein. Nun ist Cena zurück. Er nimmt sich seine eigene Leiter, rammt diese mehrfach gegen Big Show. John Cena gelingt es, Joe mit der Leiter aus dem Ring zu befördern. Und im Anschluss stemmt John Cena die Leiter über seinen Kopf, um sich feiern zu lassen. Backstage wärmt sich CM Punk auf, als Eve vorbeikommt und ihm alles Gute für sein Match wünscht. Und um hier nochmal auf den Live-Chat zu kommen, wie findet ihr eigentlich Eve so? Sieht sie gut aus oder sieht sie gut aus? Also ich finde, dass Eve eine der attraktivsten WWE-Divas aktuell ist und sie eigentlich recht. Ja, sie sieht sehr, sehr gut aus, muss man sagen. Also die würde ich dann schon mal so in die Stadt mitnehmen und sagen, ja, hier und alles halt. Und der Gregor war auch im Live-Chat, den kennt zwar jetzt keiner, aber bis jetzt noch keine Reaktion vom Live-Chat, vielleicht trauen sie sich auch nicht. Egal, also sie wünscht ihm alles Gute für sein Match. Im weiteren Gesprächsverlauf meint Eve, dass AJ sehr emotional sei und Punk möglicherweise um den WWE Champion Titel bei Money in the Bank bringen könnte, wenn er heute Abend nicht Yes, I will zu AJ sagen würde. Die Sache mit AJ müsse für Punk aus der Sichtweise von Eve sehr entmännlichend sein. Backstage finden wir nun Sherlock Marella und der findet wiederum ein Handy. Er untersucht es, bis The Great Khali vorbeikommt und es ihm wegschnappt. Marella fragt, ob er der GM ist und als Antwort bekommt ein Yes. Dann fragt Marella ein weiteres Mal und bekommt ein No. So fragt Marella ein drittes Mal und Khali antwortet, wer ist das? Marella hat genug und geht davon, während sich Khali das Handy anschaut. Also anscheinend hat er nicht nicht gerade, ja, Ahnung davon, was er mit diesem Handy anstellen sollte. Fünftes Match. Hier wurde betitelt SmackDown Money in the Bank Qualifying Match. Ich weiß jetzt nicht, ob es von SmackDown oder von Raw war. Ist eigentlich egal. Sin Cara vs. Heath Slater. Sin Cara gewinnt mit La Mystica. Nach dem Match schnappt sich Slater ein Mikrofon und empfand dies alles als sehr unfair. Nun verlangt er einen ehemaligen Champion, um diesen zu besiegen. Nun ertönt die Musik von Bob Backlund. Im Ring offerierte Bob Backlund Slater einen Handshake, doch Slater lehnte ab, beziehungsweise nahm diesen an und schlägt dann auf Bob Backlund ein, nachdem er ihn getreten hat. Trotz der Attacke gelingt es der WWE-Legende Slater in den Chicken Wing, in seinen Chicken Wing Finisher zu nehmen. Also das ist ein Chicken Wing Crossface, wurde es betitelt. Und ja, ich fand es recht cool, hier Bob Backlund zu sehen. Ich mag auch die ganzen Altstars wieder mal. Ich mag das eigentlich, dass sie hier das Heath Slater abfertigen. Und ich finde auch, Heath Slater, auch wenn er nur verjobbt wird, der kriegt sein Geld auf jeden Fall. Der sagt halt, ja, ich lege mich mal für die alten Leute hinter. Der ist in einem, ja, schon fast Main Event Area. Der ist eigentlich recht spät, kommt er in der Show. Also, er kriegt auch noch Siege bei Superstars oder so. Und andere wie JTG oder so sind gar nicht im TV zu sehen. Also lieber lasse ich mich verjobben, bevor ich blöd rumsitze und auf meine Entlassung sozusagen warten kann. Das WWE Universe bestimmt mit 75%. Dass es zu einem Rematch zwischen Michael Cole und Jerry Lawler kommen wird. Juhu. Sechstes Match, WrestleMania Rematch. Michael Cole besiegt Jerry the King Lawler, nachdem Booker T in das Match eingriff und Cole zurück in den Ring brachte. Der anonyme GM entschied darüber. Zuvor gelang es Lawler, seinen Gegner erfolgreich nach dem Airplane Spin zu pinnen. Lawler wurde angekündigt als der Sieger, jedoch der anonyme Raw General Manager drehte diese Entscheidung um und meinte, dass Booker T die Disqualification ausgelöst habe. Nach dem Match feiert Cole seinen Sieg, bis Sherlock Santino Marella die Halle betritt und weiterhin den anonymen GM von Raw sucht. Da er ihn nirgends finden kann, müsse sich dieser wohl unter dem Ring befinden. Und nun bekommen wir eine neue Nachricht vom GM. Nein, dort befinde ich mich nicht. Des Weiteren gibt der GM Marello die Anweisungen, den Ring zu verlassen. Plötzlich wird Marello mit zwei Händen unter dem Ring gezogen. Lawler hält Marello fest und zieht ihn inklusive Hornswoggle und dem Laptop hervor. Hornswoggle lässt sich an beiden aus. Er verpasst Lawler einen Tritt gegen den Fuß und beißt Santino Marello ins Hinterteil. Cole fängt lautstark an zu lachen und möchte Hornswoggle eine High Five geben. Doch der WWE-Kommentator bekommt stattdessen einen Tritt gegen den Fuß ab. Hornswoggle verlässt unter positiven Reaktionen die Halle. Mixed Tag Team Match und nein, wir sind immer noch nicht beim Main Event, obwohl doch. Das siebte Match Main Event, Mixed Tag Team Match, CM Punk und AJ besiegen Daniel Bryan und Evie Rollup. Während des Matches versucht AJ, Daniel Bryan einzuwechseln. Nicht AJ. Hier haben sie sich wieder verschrieben. Während des Matches versuchte Eve, Daniel Bryan einzuwechseln, doch dieser zeigte kein Interesse dazu. Nach dem Match bekommt er eine Umarmung von AJ. Bryan erklärt erneut, wie viel AJ ihm bedeuten würde. Er möchte mit ihr die Halle verlassen und sie heiraten. Punk nimmt ein Mikrofon und sagt, dass er keineswegs AJ belügen will und um damit bessere Chancen zu haben. Bryan hingegen würde die Situation nur ausnutzen. Trotz allem bleibt Punk aufrichtig und so will er AJ nicht heiraten, um damit nur den Titel behalten zu können. AJ reagiert emotional. Einerseits wirkt sie traurig, andererseits versucht sie, das schmerzliche Gefühl runterzuspielen. Bam! Plötzlich kommt eine Ohrfeige von AJ gegen CM Punk. Der sieht natürlich sehr gefrustet aus, sieht sehr aggressiv aus, muss man sagen. Daniel Bryan freut sich über die Reaktion und sagt, AJ, come home. AJ deutet an, Daniel Bryan umarmen zu wollen. Doch allerdings bekommt er auch eine Ohrfeige verpasst. AJ steht in der Mitte des Rings, genießt die Situation mit einem lächelnden Gesichtsausdruck. Sie beginnen mit den Yes! Yes! Yes! Chants. Und die Fans unterstützen die WWE Diva in der letzten Raw Super Show von Money in the Bank. So. Das war jetzt sozusagen die Review. Und Jetzt frage ich den Live-Chat nochmal, wie Ihnen die Raw-Ausgabe gefallen hat. Also Kleise hat zuvor noch gesagt, sie war unterirdisch. Und Jan, was sagst du dazu? Weil meine Meinungen kommen gleich. Die sind auch nicht allzu positiv gestimmt. Ich bin immer noch die ganze Zeit am Überlegen, welche Schulnote ich gebe. Jan ist noch am Überlegen. Und ja, Kleisi, der It's DDP, der war auch mal cool. Also ich hoffe, der kommt bald wieder zurück. Aber ich glaube es nicht. Also Kleisi hat in seinem Podcast eine 4- gegeben und der Leon eine 5-5-. Ja, da frage ich mich jetzt selber, was ich da gebe. Also, um dies nochmal alles so zu anzugucken. Die Anfangspromo hat mir eigentlich gut gefallen. War schon sehr gut. Bis jetzt noch. Dann das erste Match war für mich nichts. In 50 Sekunden war alles scheiße. Die Promo von Alberto Del Rio brachte auch nichts. Das mit Santino war okay. Aber ich freue mich auf The Rock. Das Tag Team Match mit Ziggler und Tenzai gegen Kid und Christian war auch scheiße. Weil ein Hot Tag kann nicht nach 30 Sekunden kommen. Also das war dann schon ein bisschen Verarsche, möchte ich das mal nennen. Und das mit Michael Cole und Jerry Lawler, sowie ihr Match, war auch die Oberkacke von allen. Und genauso wie Funker Source Brothers Clay gegen Drew McIntyre war auch schrecklich. Drew McIntyre, der verdient Besseres. Man sollte ihn einfach mal bei Superstars zeigen, aber da hat er auch keinen Platz mehr. Das mit Santino Backstage war eigentlich recht okay. Dann John Cena's Promo war belanglos. Er sagt immer das gleiche, das Tag Team Match mit Kane gegen Big Show und Jericho war gut. Das war für mich ein gutes Match an diesem Abend eigentlich. Das mit Big Show und Cena hat mir alles auch gut gefallen. Dann die Backstage-Sache mit Eve und Punk hat mir gut gefallen, auch das mit Marella. Sin Cara gegen Heath Slater war wieder mal für Sin Cara-Verhältnisse zu kurz. Da hätte man viel länger machen müssen. Dass Bob Backlund kommt, finde ich eigentlich recht gut. Dann, wie gesagt, Michael Cole gegen Jerry the King Lawler war scheiße. Und die Auflösung des GMs, man hätte den GM nie auflösen dürfen. Aber dass es Hornswoggle ist, finde ich jetzt eigentlich recht okay. Mir ging der GM schon ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Dann das Mixed Tag Team Match CM Punk und AJ gegen Daniel Bryan und Eve. Hat mir auch gut gefallen, so wie die Sachen danach. Aber, wenn man so betrachtet, wir stehen jetzt da mit einer Show, die überwiegend schlecht war. Wir haben zum Beispiel die Anfangspromo, die mir sehr gut gefallen hat. Die Endpromo auch. Aber, was das Schreckliche daran ist, wir haben AJ, die macht CM Punk einen Antrag. Daniel Bryan, der macht AJ einen Antrag. Und nachher lehnen sie beide ab. Also, sie haut eben eine rein. Sind wir da nicht in der gleichen Situation wie der vor der Raw-Ausgabe schon, dass wir nicht wissen, zu wem sie hält? Also, ob das alles so viel Sinn ergibt, was die WWE da gerade fabriziert bei Raw, das frage ich mich selbst des Öfteren. Ich hoffe, die Raw 1000 Show mit Charlie Sheen, mit Brock Lesnar, mit Triple H, mit The Rock wird gut. Wenn nicht, dann werden harte Zeiten für den Podcast anstehen. Da werde ich wohl mit noch trübseliger Trübseligkeit hier sitzen und über diese Raw-Ausgabe sprechen, weil ich hoffe nicht, aber ich glaube, man merkt, dass dies nicht unbedingt die beste Raw-Ausgabe war. Und hier auf wrestling-point.de haben auch ein paar Leute kommentiert und mal wieder eine versaute Raw-Supershow, nichts Neues. Und dann kommentiert einer, wer nichts davon versteht, soll die Klappe halten. Versaute Show von wegen. Nur wenn Cole seine Mail aufmacht. Dann schau doch nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert. Also wenn der sagt, der gute Walter, wie er hier heißt, also seinem Profilbild noch, ist er schon ein älterer hier, der meint, es war eine gute Meinung. Und dann schreibt noch einer, immer diese Beleidigungen und Angriffe gegen die über Leute, die ihre Meinungen äußern. Ja. Zuerst ist Kai wieder das große rote Monster, auf einmal macht die WWE nur noch Scheiße mit ihm. Und sonst haben wir Er schaut seit ein paar Wochen TNA und er findet es besser als das Kinderprogramm. Ja, will ich das meinem Kind zeigen, diese Scheiße? Echt, also, was hat mein Kind davon? Also sein Neunjähriger versteht doch noch gar nicht, um was bei Highlighten richtig geht und was da überhaupt los ist. Die Anfangsprobe, die versteht er doch gar nicht, wenn er SmackDown und Raw nicht vorher geguckt hat. Ja, die paar Matches da und Tensei, dessen Gimmick versteht er natürlich auch nicht. Also, bitte. Insgesamt kann ich eben... Ja. Ich gebe eine 4. Nein, ich gebe eine 4 minus. Ich mach's mal im Kleisi nach. Ich gebe eine 4 minus. Nein, Kleisi. Der gute Charlie Sheen, glaube ich, ist nur über Twitter da, weil auftreten wird er bestimmt nicht können. So viel habe ich jetzt mitbekommen. Ja. Heute wird noch, beziehungsweise habe ich vorher noch hier in der Impact geguckt, das ist viel besser als die aktuelle Raw-Episode. Alles schlecht eigentlich. Sehr deprimierend darüber zu reden. Und damit es nicht noch deprimierender wird, höre ich jetzt einfach noch 22 Minuten mit dieser Aufgabe aus. Aufgabe. Mit dieser Ausgabe auf. Mein Gott, was ist denn heute los? Wrestling-Takeover.de.l. Ich bin wie immer euer Hirse. Der Hashtag Hirsemann. Mit dieser schlechten Raw-Ausgabe. Und mit einem, naja, mit einem Raw-Review, das nicht unbedingt sehr erheiternd klingt. Und Raw macht aktuell nicht so viel Spaß, deshalb haben die Leute von Talk of Personality auch den Talk of Personality Podcast eingestellt. Man kann es ihnen nicht verübeln. Der Nico, ihr hört den Nico heute nochmal, der wird heute noch eine neue Show machen. Und wir haben gerade vom Jan zugesteckt bekommen. Viele Raw-Zuschauer fragen sich heute, was ein Social Media Ambassador so macht. In dieser Rolle wird Charlie Sheen bei der 1000. Raw-Sendung von Raw dabei sein, als sehr wahrscheinlich gilt, jedenfalls, dass Charlie Sheen nicht bei Raw live auftauchen wird. Er soll nur das WWE-Geschehen per Twitter kommentieren. Wer nun allerdings skandalträchtige Tweets erwartet, der könnte enttäuscht werden. Die Tweets stammen nicht von Charlie Sheen himself, sondern von Bob Robert Maron, welcher die Kurznachrichten mit Sheens Genehmigung veröffentlicht. Maron ist Sheens langjähriger Berater und wird seit letztem Jahr persönlicher Medienberater von Charlie Sheen wahrgenommen. Das bedeutet, dass Charlie Sheen nur so viel mit der Raw 1000 Ausgabe zu tun hat, als dass er die Tweets einer anderen Person unter seinem Namen nun absiegeln muss. Ja, Quelle ist Genickbruch. Und das habe ich eigentlich auch so gedacht, dass er das nicht selber tweetet und ja, ich weiß nicht, was er wirklich das ungefähr bringt halt. Ja, um hier endlich mal zum Ende zu kommen, ich bin wie immer euer Hirse, der Hirsemann, @Hirse95 bei Twitter, @TakeoverPodcast, dem Podcast folgen, auch bitteschön unsere Partnerseiten besuchen und ihr hört dann auch noch eine kleine Werbung von einer Partnerseite von uns. Und bis die Tage, wrestling-takeover.de.l. Danke an die live dabei waren, danke an die Live-Zuhörer, danke an die Leute im Live-Chat, danke an die Podcast-Hörer. Und bis dann, ciao. German Wrestling Company. Unter diesem Namen verbirgt sich eine deutsche Wrestling-Fantasy-Liga, zu finden unter german-wrestling-company.jimdo.com. Und auf dieser Fantasy-Liga-Seite könnt ihr sehr, sehr viele Sachen machen. Zum Beispiel könnt ihr euch einen aktuellen, ehemaligen WWE oder TNA Superstar aussuchen, könnt euch für diesen eintragen, dann seid ihr sozusagen ein richtiger Superstar, ein richtiger Wrestler und ihr könnt mitverfolgen, wie diese Superstars, wie diese Wrestler in den Raw sowie SmackDown Shows eingeschrieben werden, dargestellt werden und ihr könnt auch die aktuellsten Raw und SmackDown Shows euch durchlesen und gucken, wie euer Superstar nach oben steigt und vielleicht auch mal zu einem Champion wird. Wenn er leider nicht nach oben steigt, liegt das daran, dass ihr zu wenig Aktivität zeigt, welches jedoch nur daraus besteht, eben diese angesprochenen Shows zu kommentieren. Dies dürfte wohl nicht allzu schwer sein, einfach die Shows durchlesen und kommentieren. Ihr könnt auch die Facebook-Gruppe sowie die Facebook-Seite besuchen, könnt dort mit den Hosts interagieren. Mit den Schreiberlingen der Shows, mit denen könnt ihr natürlich auch im Chat auf der Seite interagieren. German-Wrestling-Company.jimdo pepsicenter.com und seid Teil einer ständig wachsenden, ständig an Userzahlen zunehmenden Fantasy-Liga.